Eigentlich haben sie Angst vor dem Internet und davor, dass sie Internet nicht hundertprozentig kontrollieren können. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Kein Wort ist illegal. Die Initiative von Weltraumaffen gegen Zensur im Netz. Der Anlass dafür ist der Gesetzentwurf von der Bundesregierung, und zwar vom Justizministerium und Justizminister Heiko Maas. So ist es. Das heißt, es geht jetzt um mögliche Einschränkungen des Grundgesetzes, und zwar das genauer gesagt des Artikel 5. Das ist der Artikel zu Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Freiheit der Lehre. Die sozialen Netzwerke oder sprich die entsprechenden Medien sollen selbst dafür verantwortlich sein, einzuschreiten, wenn etwas als Hate Speech kategorisiert wird oder als Fake News. Das bedeutet, sie können, wenn sie nicht löschen oder löschen lassen, entsprechend strafrechtlich dazu verdonnert werden, Strafen von bis zu 50 Millionen Euro zahlen zu müssen. Und vor allem geht es darum, dass es im direkten Widerspruch mit dem Artikel 5 vom Grundgesetz steht. Im Artikel 5 vom Grundgesetz geht es darum, dass keine Zensur stattfindet. Viele Analytiker und viele NGOs kritisieren diesen Gesetzentwurf aufgrund dessen, dass es klare Zensur ist. Das ganze Vorhaben nennt sich Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es sollen dann Strafmaße erhoben werden bei Fake News und Hate Speech, sofern das so als solches festgelegt wird, von bis zu 50 Millionen Euro, die diejenigen zu zahlen haben, die für die Verbreitung zuständig sind, nämlich die sozialen Netzwerke. Aber gibt es diese ganzen Gesetze gegen Beleidigungen und Volksverhetzung eh nicht schon? Das ist das, was die Kritiker sagen. Die Kritiker sagen, dass die aktuelle Gesetzeslage nicht unbedingt ein neues Gesetz erforderlich macht. Das heißt, die aktuelle Rechtslage ermöglicht bereits das Vorgehen gegen Fake News und Hate Speech. Und wofür braucht man dann dieses Gesetz? Das ist eine gute Frage. Das heißt, welche Absicht verfolgt man? Offensichtlich ein stärkeres Einwirken in der digitalen Welt. Das heißt, stärkere Einschränkungen der Social Media. Eine andere Erklärung gäbe es nicht, denn die rechtlichen Mittel sind bereits schon vorhanden. Die Kritiker sagen auch noch, dass Hate Speech und Fake News ein gesamtgesellschaftliches Problem sei, das jetzt nicht allein durch ein solches Gesetz ausgemerzt werden. Das heißt, der Grundgedanke von Hate Speech und Fake News müsste dann in Verbund mit der Zivilgesellschaft, im Rahmen der bereits bestehenden Gesetze ausgemerzt werden und nicht mit solchen rabiaten und brachialen Mitteln wie ein neues Gesetz zur Einschränkung der Meinungsfreiheit. Meiner Meinung nach sind solche Begriffe wie Hate Speech und Fake News immer noch sehr unklar, weil ich habe, wie gesagt, bisher nirgendwo gelesen, was es genau ist. Alle verstehen unter diesen Begriffen was Eigenes, glaube ich. Meiner Meinung nach ist das die Reaktion von der Bundesregierung an die Trumps-Wahlen, weil es wird sozusagen Trump vorgeworfen, dass er also dank den sogenannten Fake News gewonnen hat. Fake News, so eine Falschmeldung über Hillary Clinton. Aber ob es tatsächlich der Grund war, ist immer noch unklar. Und momentan ist Hate Speech und vor allem Fake News sind so eine Kampfbegriffe. Und ich sehe das sehr, sehr problematisch. Richtig, aber es soll auch nicht der Eindruck erweckt werden, dass alle politischen Kräfte dahinterstehen. Es gibt auch politische Kräfte, die dagegen sind, auch im Deutschen Bundestag. Die Liberalen zum Beispiel sagen, wir hätten gar nicht das Geld noch das Personal in dem Ausmaß tatsächlich das durchzusetzen. Und die Grünen zum Beispiel sagen, ja, wir können punktuell jetzt vorgehen, auch mit bereits bestehenden Gesetzen. Sonst können wir im Grunde auch eine Gesetzesreform durchführen, aber wie gesagt, punktuell, wenn es sich zum Beispiel um Robots handelt oder Roboter, die Hate Speech verbreiten, sodass man punktuell dann eingreift und nicht allgemein in den sozialen Netzwerken. Welche Intention darüber hinaus besteht, ob die Bundesregierung dann aufgrund von Trump eine solche Einschränkung der Meinungsfreiheit durchsetzen will, vielleicht. Die Frage ist, inwiefern es tatsächlich durchsetzbar ist und ob der Widerstand der Zivilgesellschaft so groß sein wird, dass vielleicht das Projekt einfach nicht mehr durchsetzungsfähig sein wird. Soweit ich weiß, gibt es eine Initiative gegen diesen Gesetzentwurf auf netzpolitik.org. Es gibt eine solche Initiative von verschiedenen Verbänden, verschiedenen Institutionen, Stiftungen und derartiges. Das heißt, es tut sich was. Es gibt eine breite Front gegen dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich finde es lustig, dass diese Petition von Amadeo Antonio Stiftung unterzeichnet wurde. Eigentlich wird dieser Stiftung genau der Kampf gegen Meinungsfreiheit vorgeworfen. Und jetzt unterzeichnen sie solche Initiative. Das finde ich lustig. Ja, vielleicht haben sie auch nur einfach Angst, überflüssig zu werden, wenn ein solches Gesetz zustande kommt. Ja. Am Anfang haben wir die Initiative vom Weltraumhafen kurz erwähnt. Sie haben vor kurzem auf Ihrem YouTube-Kanal einen Aufruf an Ihre Zuschauer gemacht und haben bereits eine Internetseite aufgebaut, wo sämtliche Materialien über Meinungsfreiheit und über die Beschränkung der Meinungsfreiheit gesammelt werden. Ja, es soll dann auch dementsprechend eine digitale Datenbank eingerichtet werden. Jeder User ist eingeladen, etwas beizutragen, sofern er Lust hat und Zeit. Und zwar zum Thema Meinungsfreiheit, Artikel 5 des Grundgesetzes. Und das kann sein eine persönliche Erfahrung, irgendeine rechtliche Quelle, irgendwelche Bücher, Publikationen jeglicher Art zum Thema. Das könnt ihr alles der Datenbank zusenden, die Weltraumaffen eingerichtet haben, als sehr interessante Initiative. Und wir als Smalltalkers schließen uns dieser Initiative an. Ja, das heißt also, wir unterstützen dementsprechend diese digitale Datenbank, die Initiative der Weltraumaffen und fänden es super, wenn so viele Menschen wie möglich daran teilhaben. Naja, Gustavo, was denkst du über diesen Gesetzentwurf? Ich bin der Auffassung der Gegner. Ich bin der Auffassung, dass punktuell auch die bestehenden Gesetze vollkommen ausreichen. Man kann dann vielleicht gegen Bots etwas tun, die massiv Hate Speech verbreiten. Ich gehe nicht davon aus, dass es notwendig sein wird, ein neues Gesetz zu etablieren. Ich finde dieses Gesetz auch sehr überflüssig und für mich ist es eher so eine Hysterie der Regierung. Wie ich gesagt habe, nach Trumps Wahlen, sie haben Angst davor, dass... Eigentlich haben sie Angst vor dem Internet und davor, dass sie Internet nicht hundertprozentig kontrollieren können, wie zum Beispiel Fernsehen. Und das ist so eine wirklich so ein Versuch, das zu machen, aber ich glaube nicht, dass es überhaupt was bringen würde. Weil das Problem der Bundesregierung und generell der Europäischen Union ist nicht Hate Speech im Netz. Das Problem ist die fehlende Verbindung zwischen ihrer Tätigkeit und der Bevölkerung und das Problem ist das Missvertrauen der Bevölkerung und nicht irgendwelche Bots im Netz. Und was denkt ihr? Haltet ihr das Gesetz für eine gute Idee? Oder haltet ihr es für unnötig, noch ein Gesetz einzurichten, um die Meinungsfreiheit stärker einzuschränken? Schreibt in die Kommentare. Und wenn ihr das Video mögt, bitte liked es und teilt es. Danke und ciao. Tschüss.